ein heißer Sommertag, als ich mich auf den Weg zur Kirche machte, um mit Pfarrer Heinrich zu sprechen. Ich hatte gehört, dass er manchmal ungewöhnliche Methoden anwandte, um seine Schäfchen zu erziehen. Als ich sein Büro betrat, sah ich, dass er bereits in einem merkwürdigen Zustand war. Seine Augen waren glasig und ich konnte den Geruch von etwas Unheimlichem in der Luft wahrnehmen. Pfarrer Heinrich, ich bin hier, um mit Ihnen über begann ich. Doch er unterbrach mich grob. Halt's Maul, du kleines Miststück, brüllte er und zog eine kleine Papierschachtel aus seiner Tasche. Er öffnete sie und entnahm eine kleine Menge eines weißen Pulvers. Das hier wird dir zeigen, wer der Boss ist, sagte er, bevor er das Pulver in eine Zigarette streute und sie ansteckte. Er inhalierte tief und begann sofort wild um sich zu schlagen. Du hast mich gesehen, nicht wahr? Du hast gesehen, wie ich das Zeug nehme, schrie er und packte mich am Kragen. Jetzt musst du bestraft werden. Er zerrte mich in eine kleine Kammer hinter sein Büro und begann mich brutal zu schlagen. Jeder Schlag war hart und schmerzhaft und ich konnte nichts tun, um mich zu wehren. Nach einer Weile, als ich bereits blutüberströmt am Boden lag, ließ er von mir ab, doch er war noch nicht fertig. Mit einem diabolischen Grinsen öffnete er seine Hose und begann, sich selbst zu befriedigen. Jetzt werde ich dir zeigen, was es heißt, ein echter Mann zu sein, sagte er und begann, sich vor mir zu entblößen. Er drehte mich auf den Bauch und zog meine Hose herunter. Bitte nicht, Pfarrer, flehte ich, doch er ignorierte mich. Mit einem harten Stoß drang er in mich ein und ich schrie vor Schmerz auf. Er fickte mich hart und brutal, während er mir ins Ohr flüstere: Das ist für deine Sünden. Plötzlich hörte er auf und stand auf. Ich dachte, es wäre vorbei, doch dann spürte ich etwas Warmes und Feuchtes auf meinem Kopf. Er hatte sich über mich gebeugt und kackte direkt auf meinen Kopf. Das ist für deine Unverschämtheit, sagte er und lachte hämisch. Ich lag da, blutüberströmt, geschunden und gedämmerdicht, während Pfarrer Heinrich sich wieder anzog und die Tür hinter sich schloss. Ich wusste, dass ich niemals wieder in diese Kirche zurückkehren würde.